besitzen die Maschinen. Was du schaffst, stecken sie ein, solange sie dein Geld verdienen, wirst du niemals reicher sein. Sie verlieren schöne Worte, ganz von Partnerschaft durchseelt, und sie fressen in der Torte, was dir in der Suppe fehlt. Mann der Arbeit aufgewacht, erkenne deinen Mann, erkenne deinen Mann. Doch mit den Atomkanonen haben sie auf dich gezielt. Darum frage, wen du schnitzt, ob für dich oder für sie, ob du deiner Klasse nützt oder der Bourgeoisie. Kraftanlagen und die Hochöfen gedämmt. Heute ist nicht mehr zu schlagen, wer für Volkessache kämpft. Bricht das Doppeljoch in zwei, bricht die Not der Sklaverei, bricht die Sklaverei der Not, Tod ist frei.